A4. Meine Mutter und mein Vater. Das sind meine Eltern. Meine Schwester und mein Bruder. Das sind meine Geschwister. Meine Tochter und mein Sohn. Das sind meine Kinder. Meine Oma und mein Opa. Das sind meine Großeltern.